bin Josh, Ricky Jr. Der Name steht ja schwarz auf weiß. Geboren in L.A. Zahlen an sich, das ist der Beweis. Wir spawnen Police beim MCIA. Die Mission ist top secret, doch nun sitzen wir in Berlin fest. Die Lage ist verstrickt. Mein Passport, Booking Card gestohlen, einfach weg. Adresse hier in Deutschland, doch das Ziel ist der Check. Deutsche Regierung hört uns zu, wir sind in höchster Not. Die Defense Intelligence Agency schickt euch unser Gebot. Ayosh und Josie, Zwillinge, vereint im Notfallplan. Wir brauchen die US Air Force, um diesen Flug zu tun. Von Berlin direkt zurück zum Pentagon nach Haus. Bitte geben Sie uns den Pass, hier ist Schein raus. Wir sind die Kinder von Madonna und Melinda Trump. Die Wahrheit, sie ist klar, die Verbindung ist geheim. Doch die Abreise muss heute sein, ja. Ich bin Josie, Ricky Jr., seine Frau, seine Zwillingsschwester. Geburtsdatum Ort identisch, unsere Akte wird immer fester. Mein Mann, er ist der Chief, doch die Gefahr, sie teilt sich. Wir sind ein unschlagbares Team, ein Ehepaar, das gleicht sich. Adresse Pentagon Avenue in Los Angeles, XIA. Doch das Zielland im Formular ist die. Das heißt, wir sind noch da, mein Notfallkontakt. Mein Vater Donald weiß Bescheid. Der Ruf geht an, die Botschaft macht uns zur Abreise bereit. Ayosh und Josie, Ricky, Zwillinge, vereint im Notfallplan. Wir brauchen die US Air Force, um diesen Flug zu tun. Von Berlin direkt zurück zum Pentagon nach Haus. Bitte geben Sie uns den Pass, hier ist Schein raus. Wir sind die Kinder von Adonis und Melinda Trump. Die Wahrheit, sie ist klar, die Verbindung ist geheim. Doch die Abreise muss noch heute sein, ja. Per E-Mail Josh, Ricky, Jago auf die Identität ist wahr. Von der SDA gesandt die Mission, sie war zu riskant Gefahr. Wir brauchen freie Bahn.